Halleluja. Halleluja. Wir haben eine frische Botschaft vom Thron Gottes. Ich bin so begeistert, dass ich euch für die nächsten 3 Stunden hier behalten möchte. Ich mache nur Spaß. Aber ich hatte wirklich eine wunderbare Zeit mit dem Herrn. Ich habe in seinem Wort gelesen und er hat mir einige Dinge offenbart, die ihr wissen sollt, Gemeinde. Euer Vater will euch etwas sagen. Er will, dass ihr glaubt, dass er euch liebt. Ihr sollt nicht nur wissen, sondern auch glauben, dass er euch liebt. Er will, dass ihr ihn und insbesondere Jesus als euren Hirten seht. Von all den Bildern, die Gott uns in der Bibel gibt, zeigt er uns am häufigsten das Bild Gottes als einen Hirten und Gottes Volk als eine Herde. Dieses Bild wird am häufigsten benutzt. In der Bibel finden wir auch das Bild von Gott als Adler, als Mutteradler oder Mutterhenne. Auch das ist ein gutes Bild, aber es wird nicht allzu oft verwendet. Das Bild Gottes als Herr und wir als seine Diener entspricht ebenfalls der Wahrheit. Aber auch das sehen wir nicht oft. Dann gibt es noch das Bild von Gott als dem Werkmeister und wir als seine Arbeiter im Weinberg. Auch das ist wahr. Die Metapher oder das Bild des Herrn jedoch, das Gott uns vor allen anderen geben will, wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament sehr oft verwendet. Es ist das Bild von dem Hirten und den Schafen. Ich glaube, wir berauben uns selbst, wenn wir diese Beziehung nicht verinnerlichen. Ihr braucht euch keine Sorgen, um euren Glauben zu machen, solange ihr euch selbst als Schafe und den Herrn als euren Hirten seht. Mit diesem Bild vor Augen wird euer Glaube auf ganz natürliche Weise entstehen. Ihr braucht den Herrn nur als euren Hirten anzusehen. Nehmen wir einmal an, ihr geht in ein Café. Und wenn ihr nach hinten kommt, seht ihr ein Gewimmel von Ratten. Was denkt ihr dann? Ihr denkt sicher nicht, oh, der Besitzer hält viele Ratten. Dieser Gedanke passt nicht zu Ratten, weil ihr nicht glaubt, dass jemand sich Ratten hält. Aber wenn ihr auf einem Hügel Schafe seht, sei es in Australien, Neuseeland oder Israel, wisst ihr, dass der Hirte nicht weit entfernt ist. Ihr verbindet die Schafe mit dem Hirten, aber ihr verbindet Ratten nicht mit einem Kaffeebesitzer. Wir tragen die Vorstellung in uns, dass die Schafe jemanden haben, der sie beschützt, der über sie wacht und sie liebt. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ziegen können sehr unabhängig sein. Sie klettern behende über die Klippen und normalerweise sind sie stolz. Schafe hingegen werden normalerweise als dumm angesehen. Gut, sie mögen dumm sein, aber wisst ihr was? Sie sind nicht stolz. Ich bin lieber dumm, habe den Herrn als meinen Hirten und lebe an allen Tagen meines Lebens ohne Mangel, als von der Klippe zu stürzen und klug zu sterben. Preist den Herrn. Ihr müsst nicht klug sein, um von Gott gesegnet zu werden. Ihr müsst ihm nur folgen, denn er besitzt alle Klugheit. Er ist cool und er hat alle Weisheit, die wir brauchen. Wir müssen ihm nur folgen. Und solange ihr wisst, wie ihr das tut, wird es euch gut gehen. Das schöne Bild, das er uns an diesem wunderbaren Auferstehungsmorgen gibt, ist eine Erinnerung daran, was Jesus vor 2000 Jahren sehr früh morgens vollbracht hat. Er ist von den Toten auferstanden. In Hebräer 13 heißt es in der Bibel, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, da ist es wieder, das Bild des großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, nicht durch eure Anstrengungen, sondern durch das Blut. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Ich möchte euch sagen, es ist, als würde es in diesem Gottesdienst regnen. Spürt ihr das? Als würde es geistlich regnen. Es regnet hier überall und ich sage euch, ihr seid gesegnet in diesem dritten Gottesdienst. In den ersten beiden habe ich diesen Regen nicht gespürt, aber jetzt fällt er. Es ist, als könnte ich einen mächtigen Regen hören, wie der Prophet im Alten Testament sagt. Es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und Gottes Geist fällt auf euch. Manche von euch empfangen bereits ein Wunder. Ich preise deinen wunderbaren Namen, Herr Jesus. Der große Hirte gießt bereits sein Öl und seinen Wein aus. Er verbindet unsere Wunden und heilt uns. Das Bild der Heilung ist eng mit dem des Herrn als unser Hirte verknüpft. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 ist der berühmte Vers, den wir alle zitieren. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Manchmal vergessen wir den Kontext. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das bedeutet, in dem Moment, in dem ihr Jesus als euren Hirten anseht, passiert etwas mit eurem Körper. Ich glaube, die Heilung wird einfacher, wenn ihr ihn als euren Hirten anseht, wenn ihr euch als seine Schafe anseht. Ehre sei dem Herrn. Der Herr hat alle möglichen Schafe in allen Größen und Formen. Manche von ihnen sind ziemlich rund oder niedlich, aber sie sind alle seine Schafe. Amen. Wenn der Herr euer Hirte ist, wird euch nichts mangeln. Ich weiß, dass viele von euch diesen Vers kennen und darin liegt die Gefahr. Ihr seid zu vertraut mit dem Psalm des Hirten, Psalm 23. Wenn Menschen über die Bibel sprechen, sprechen sie über Psalm 23. Er ist so bekannt, dass sogar Ungläubige ihn kennen. Aber wir müssen aufpassen, denn der Teufel versucht immer, eine gute Offenbarung möglichst geheim zu halten. Und wenn ihm das nicht gelingt und zu viele Stimmen diese Offenbarung verkünden, wird er versuchen, sie bedeutungslos werden zu lassen. Er wird dafür sorgen, dass sie ständig wiederholt wird wie ein Gleichnis, bis sie schließlich zu einem Klischee wird, das jeder kennt. Die Gefahr ist, dass euch dieser Psalm irgendwann so vertraut ist, dass ihr nicht mehr wahrnehmt, was Gott euch heute damit sagen will. Hört ihr? Okay, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Beachtet, dass es hier keine Einschränkungen gibt. Es wird mir an nichts fehlen, ich werde keinen Mangel haben. Mangel an was? Keine Einschränkung. Es heißt nicht, dass es mir nicht an Freude oder an Frieden mangeln wird. Mir wird nichts mangeln, Punkt. Das bedeutet was? Es deckt alles ab. Es wird keinen Mangel in eurem Leben geben, wenn der Herr euer Hirte ist. Der Herr sagte zu mir, mein Volk hat mich als seinen Retter angenommen. Aber viele leiden immer noch Mangel, weil sie mich nicht als ihren Hirten kennen. Ihr müsst erkennen, dass der Herr euer Hirte ist. Und wenn ihr ihn als euren Hirten und euch als seine Schafe seht, müsst ihr nicht versuchen zu glauben. Dann entsteht der Glaube auf ganz natürliche Weise. Ihr spürt Liebe, ihr habt das Gefühl, dass für euch gesorgt wird und dass über euch gewacht wird. Das ist ein wunderbares Gefühl. Und es durchströmt mich gerade jetzt. Und ich glaube, der Herr tut das jetzt für uns alle. Die Salbung, die auf dieser Predigt liegt, ist spürbar. Danke, Jesus. Als ich mich letzte Woche auf diese Predigt vorbereitete, fragte mich der Herr, hüten die Schafe den Hirten? Oder hütet der Hirte die Schafe? Ja, der Hirte hütet die Schafe. Wie kommt es dann, dass ihr so besorgt seid? Das fragte er mich. Als ich sagte, der Hirte hütet die Schafe, sagte er, wie kommt es dann, dass du so besorgt bist? Wie kommt es, dass du dir über dies und jenes Sorgen machst? Das liegt in meiner Verantwortung. Ich werde nicht gut dastehen, wenn sich niemand um dich kümmert. Ich werde nicht gut dastehen, wenn du nicht versorgt wirst. Ich bin dein Hirte. Amen. Das ist das Erste, was ihr lernen sollt, um in seiner Versorgung zu leben. Gott will, dass ihr in keinem Bereich Mangel leidet. Mit anderen Worten, für alle eure Bedürfnisse ist gesorgt. Es soll euch an nichts mangeln. Amen, Gemeinde. Deshalb zieht hier keine Grenze. Es gibt Menschen, die Psalm 23 predigen. Leider ist dieser Psalm dafür bekannt, dass er oft zur Schlafenszeit, nein, ich meine, dass er Kranken gepredigt wird, oder sogar Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Ja, wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Manch ein Prediger würde diesen Vers für jemanden zitieren, der in einem Krankenhaus oder wo auch immer im Sterben liegt. Aber das ist nur ein Gesichtspunkt dieses Psalms. Er beinhaltet viel mehr. Es gibt Menschen, die predigen, es wird mir an nichts mangeln. Wir alle wissen, dass wir eines Tages in den Himmel gehen. Der größte Mangel der Menschen ist, dass sie keine Erlösung haben. Das ist wahr. Aber warum sollten wir das begrenzen? Der Vers lautet nicht, mir wird es nicht an Erlösung mangeln, sondern es wird mir an nichts mangeln. Punkt. Es wird mir nicht an Hilfe, an Versorgung, an einem Lebenspartner mangeln. Alle Singles haben jetzt gesagt, Amen, preis den Herrn. Mir wird es an nichts mangeln, wenn der Herr mein Hirte ist. Ich weiß, wie viele von euch ihn als euren Retter angenommen haben. Jetzt will er, dass ihr ihn als euren Hirten kennt. Und das Erste, was er euch sagt, das Erste, was er für euch tut, ist, dass er euch hilft, seine Versorgung zu genießen, indem er sagt, er weidet mich auf grünen Auen. Er führt euch auf grüne Auen, wo ihr euch hinlegen könnt. Es gibt immer wieder Menschen, die nicht verstehen, was ich meine, wenn ich sage, Gott will, dass ihr euch ausruht und euch entspannt. Auch in dem hebräischen Wort für Heilung steckt das Wort entspannen. Das Wort entspannen ist die Wurzel des Wortes Heilung. Gott will, dass ihr euch ausruht. Und vor allem will er, dass ihr innerlich zur Ruhe kommt. Es hilft euch, wenn ihr körperlich ruht, sogar während ich predige. Aber Gott will auch, dass ihr innerlich ruht. Es gibt Menschen, die andere ständig dazu motivieren wollen, sich um dies und das und jenes Anliegen zu kümmern. Ich kann nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes übernehmen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihr euch ausruht und euch auf grüne Auen legt. Wenn ihr wirklich im Herrn ruht, wird der Heilige Geist in eurem Inneren euch sagen, welche Aufgabe ihr im Weinberg des Herrn habt. Dem einen sagt er vielleicht, geh als Evangelist in dieses Land. Ein anderer soll vielleicht Hausmann oder Unterhalter sein. Und zum nächsten mag er sagen, du sollst für Jesus Geld sammeln. Aber was immer es ist, er wird euch dafür salben. Amen. Hört ihr? Ich kann nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes übernehmen, aber ich kann als der ihm untergeordnete Hirte dazu beitragen, dass ihr euch auf grünen Auen niederlegt. Wenn Schafe sich hinlegen, ziehen sie die Füße unter den Körper und hören auf, beschäftigt herumzurennen. Der Herr hat mir auch gezeigt, dass viele von euch im Gehen essen. Ihr nehmt euer Essen im Gehen zu euch und für die geistliche Nahrung nehmt ihr euren iPod, stimmt's? Es ist gut, dass ihr wenigstens Gottes Wort hört, aber so sollte das nicht euer Lebensstil sein. Gott will, dass ihr euch entspannt, dass ihr Zeit habt, in einer angenehmen Umgebung entspannt die Bibel zu lesen oder sie euch anzuhören. Er veranlasst euch, euch hinzulegen. Maria saß zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Er will, dass ihr euch hinlegt. Und wo? Auf grünen Auen. Wenn ihr ein Schaf seid, hört sich eine grüne Wiese gut für euch an. Er platziert euch mitten in ein Übermaß von Nahrung. Ich habe das hebräische Wort für grün nachgeschlagen und es bedeutet frisch, voller Leben, gerade aufgegangenes Gras. Kein altes Heu, kein getrocknetes Gras, sondern frisches Gras. Das ist ein Bild für den neuen Bund. Wenn ihr eine Predigt über den alten Bund hört, sollte sie eine neue Offenbarung für euch beinhalten. Der alte Bund sollte so dargestellt werden, dass das Licht des neuen Bundes sichtbar wird. Dann wird es zur Nahrung für Gottes Volk. Amen. Er weidet euch auf grünen Auen, preist den Herrn. Und ich sage euch, dieser Psalm ist so gesalbt. Als John G. Lake, ein Mann Gottes, mit Bakterien in Berührung kam, starben diese, kaum dass sie auf seinen Körper trafen. Das wurde unter dem Mikroskop bewiesen. Die Ärzte glaubten ihm nicht, bis er ihnen unter dem Mikroskop bewies, dass die Bakterien der Beulenpest, die während seines Dienstes in Afrika grassierte, sofort abstarben, wenn sie seinen Körper berührten. Er erzählte ihnen von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und bei den Tests stellten sie fest, dass seine Behauptung der Wahrheit entsprach. Diese Salbung möchte ich auch haben. Wisst ihr, was John G. Lake tat? Er hatte ein paar Freunde, die Wissenschaftler waren. Er war selbst einer gewesen, bevor er in den vollzeitlichen Dienst eintrat. Und sie hatten diese Elektroden, die die Gehirnströme aufzeichnen, okay? Er ließ sie die Elektroden an ihm befestigen und all die Professoren beobachteten die Hirnströme. Dann begann er, Psalm 23 zu zitieren. Als er die Bibelverse zitierte, nicht nur Psalm, noch andere Verse, beobachteten sie, wie die Wellen immer höher wurden und schließlich so hoch ausschlugen, wie es nur bei allerhöchster Intelligenz und Kreativität möglich war, bis die Nadel ihr Maximum erreichte. Einer der Professoren rief, das ist erstaunlich, Sie sind ein brillanter Mann. John sagte, ich bin nicht brillant. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die auf mich kam, während ich die Verse zitierte. Das Wort Gottes trägt also große Kraft in sich. Es ist nicht das Wort des Menschen. Vor ein paar Jahren las ich von einem Mann, der in Buffalo in den Vereinigten Staaten in einer Kirche war. Sein Pastor hat das in einem Buch festgehalten. Es ist viele Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber es war so beeindruckend, dass ich es mir gemerkt habe, als ich erfolgreich in der säkularen Welt arbeitete. Eines der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass Gottes Wort euch zum Erfolg verhelfen wird. In dem Buch las ich von diesem begabten Geschäftsmann, der unzählige Ideen hatte, wie er zu Geld kommen konnte. Es gibt viele Menschen, die Ideen haben, aber sie sind nicht alle erfolgreich. Doch die Ideen dieses Mannes brachten immer Geld ein und sie fragten ihn nach seinem Geheimnis. Er sagte fast schon verschämt, da gibt es kein Geheimnis. Ich setze mich einfach entspannt hin und schließe meine Augen. Immer wenn ich eine neue Geschäftsidee vom Herrn brauche, schließe ich die Augen, entspanne mich und zitiere langsam Psalm 23. Ich suche nicht nach einer Idee, ich zitiere nur Psalm 23. Ich sehe den Herrn mitten auf einer Wiese als meinen Hirten und mich als sein Schaf. Und plötzlich poppen die Ideen in mir auf, wie Brotscheiben aus einem Toaster. Sie schießen plötzlich in mir auf. Und ich weiß, was ich tun muss. Ich habe das ausprobiert. Wisst ihr, was ich tue, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Ich bete Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und bevor ich weiß, was passiert, berührt der Hirte sanft meine Augenlider und ich falle in einen wunderbaren, tiefen Schlaf. Aber nicht jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Ich kann euch sagen, auf einer Wiese zu liegen ist ein wunderbares Bild. Das Erste, was es euch sagt, ist, dass ihr ruhen müsst. Die Erlösung beginnt, indem wir in dem vollendeten Werk von Jesus ruhen. Heilung beginnt, wenn ihr nicht länger versucht, sie euch zu verdienen und in dem vollendeten Werk von Jesus ruht. Jeder Segen beginnt sozusagen mit einer neuen Ruhe. Im Epheserbrief wird vom Sitzen gesprochen und im nächsten Kapitel vom Gehen. So gut, wie ihr als Christen geht, so gut sitzt ihr auch. So gut, wie ihr in Christus ruht, so gut ruht ihr auch in dem vollendeten Werk. Amen. Und führt mich zu stillen Wassern. Das Wort still, das hier in der Bibel steht, ist unglücklich gewählt. Es sind keine stillen Wasser. Still trägt die Vorstellung von Stagnation in sich. Wenn ein Gewässer stagniert, brüten dort Moskitos und so weiter, stimmt's? Das Wasser stagniert nicht. Das Wort für still hier ist das hebräische Wort Menucha. Und Menucha bedeutet Ruhe, ruhige Wasser, friedliche Wasser. Es ist wörtlich ein Ruheort. Menucha, ruhige Wasser. Der Herr führt euch an ruhige Wasser. Nun seht euch das an. Wusstet ihr, dass Gott euch hauptsächlich durch Ruhe oder Unruhe führt? Ihr müsst nicht klug sein, ihr müsst kein brillanter Kopf sein. Der Herr führt euch durch die Anwesenheit oder die Abwesenheit von Frieden. Das Wasser repräsentiert den Heiligen Geist. Wenn das Wasser aufgewühlt ist, tut es nicht. Das gilt für große und kleine Entscheidungen. Wenn ihr darüber nachdenkt, den Job zu wechseln oder euch fragt, ob ihr in etwas investieren sollt oder nicht, wenn das Wasser aufgewühlt ist, tut es nicht. Wenn das Wasser ruhig ist, tut es. Letztes Jahr bin ich in dieser Gemeinde aufgestanden und habe eine Prophetie gegeben. Viele erinnern sich noch daran, einschließlich Pastor Mark. Ich sagte, wenn ihr investieren wollt, investiert in Gold. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es war im Bibelstudium in der Mitte der Woche. Investiert in Gold. Und im letzten Jahr sagte kaum jemand, dass man in Gold investieren sollte. Die Leute sagten, heutzutage ist Gold keine gute Anlage. Aber wisst ihr was? Mark ist kürzlich erst zu mir gekommen und hat mir die Zeitungen gezeigt. Pastor, sieh dir das an. Und da heißt es, Gold ist auf einem Allzeithoch. Der Kurs ist höher als in den ganzen letzten 25 Jahren. Stellt euch die Menschen vor, die in Gold investiert haben. Amen. Amen. Amen. Wie habe ich das empfangen? Ich las von Gold in der Bibel. Und plötzlich waren da ruhige Wasser. Und ich hatte das Gefühl, als würde der Herr mir sagen, investiere in Gold. Und so habe ich euch geraten, in Gold zu investieren. Ich habe euch das Wort weitergegeben. Dann heißt es, dass der Herr uns auf rechter Straße führt, nachdem er unsere Seele erquickt hat. Ich möchte zuerst über die rechte Straße sprechen. Ich habe euch bereits gezeigt, wie er unsere Seele erquickt. Das Erquicken unserer Seele ist das Bild der Heilung. Das Wort Seele ist Nefesh. Und Nefesh bedeutet, er stellt mein Leben wieder her. Er haucht mir wieder Leben ein. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hier geht es wieder um seine Führung. Hört jetzt gut zu. Gerechtigkeit ist nichts, das ihr tut. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Jesus Christus ist das Geschenk der Gerechtigkeit. Ich gebe euch für eure nächste Reise nach Israel etwas mit auf den Weg. Sagt eurem Reiseleiter, dass er euch auf alle grünen Auen aufmerksam machen soll. Ihr werdet unvermeidlich an grünen Auen vorbeifahren. Ihr werdet Berge oder Hügel sehen. Vielleicht nur ganz kleine, die 7 Meter hoch sind. Und ihr werdet sehen, dass die Schafe diese kleinen Hügel mögen. Und ihr werdet Wege entdecken, die um den Hügel herumführen. Dann sorgt dafür, dass der Bus anhält, damit ihr Fotos davon machen könnt. Da sind viele Wege, die um den Hügel herumführen, bis zu seiner Spitze. Die jüdischen Menschen in Israel nennen diese Wege die Wege der Gerechtigkeit oder die Fußabdrücke der Schafe. Interessant ist, dass sie die Hügelspitze, seinen Scheitelpunkt, Tikva nennen, was Hoffnung bedeutet. Ich habe das schon mal erwähnt. Das bedeutet, wenn der Herr euch führt, wird er euch immer zur Hoffnung führen. Und nicht nur das, die Wege werden euch immer direkt zur Spitze führen. Der Herr führt euch immer bis ganz nach oben. Dafür müsst ihr nicht besonders klug sein. Wenn ihr die Anwesenheit und die Abwesenheit von Frieden spüren könnt, wisst ihr, wie man Jesus nachfolgt. Und wenn ihr ihm nachfolgt, wird er immer dafür sorgen, dass ihr bis ganz an die Spitze gelangt. Ihr werdet zur richtigen Zeit das Richtige tun. Pastor Prince ist kein Investor, kein Stratege und kein Goldkenner. Das einzige Gold, das ich kenne, tragen manche Menschen an der Nase. Ich meine Nasenringe. Nasenringe. Mir ist jetzt erst die Nebenbedeutung bewusst geworden, wie auch immer. Preis den Herrn. Aber eines weiß ich, wenn der Herr zu mir spricht, muss ich ihm folgen. Das ist der Schlüssel für ein überreiches Leben. Wir zitieren oft den Vers Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Wir wissen, dass es einen Teufel gibt. Immer wenn euch etwas gestohlen wird, ist das ein Werk des Teufels. Ob es dabei um euren Besitz geht, eure Freude, eine Beziehung, euren Frieden, eure Gesundheit oder eure Finanzen, es ist immer der Teufel. Er ist der Übeltäter, nicht Gott. Und er tötet und verdirbt. Aber Jesus zieht eine klare Grenze zwischen dem, was er tut und was der Teufel tut. Hier spricht Jesus und sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Aber habt ihr auch gesehen, in welchem Kontext dieser Vers steht? Lasst uns die Verse davor und danach ansehen. Kapitel 10, Vers 8. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Da seht ihr es, Diebe und Räuber. Das bezieht sich auf die Pharisäer. Der Dieb, Singular, wirkt durch Diebe und Räuber, Plural. Die Diebe und Räuber sind religiöse Lehrer. Jesus ist nicht gekommen, um euch eine Religion zu geben. Er kam, um euch Leben zu geben. Und Leben im Überfluss. Die Pharisäer gaben Religion. Und Jesus nennt sie Diebe und Räuber. Der Dieb, Singular, wirkt durch Diebe und Räuber. Der Teufel beraubt euch nicht nur selbst. Der Teufel beraubt euch auch durch die Stimme der Pharisäer, durch die Stimme religiöser Lehrer und Leiter, selbst auf christlichen Kanzeln. Hört ihr, Leute? Amen. Im selben Kapitel sagte Jesus, die Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Der Stimme eines Fremden aber folgen sie nicht. Die einzige Qualifikation, die ihr braucht, um die Stimme von Jesus zu hören, ist, dass ihr ein Schaf seid. Seid ihr ein Schaf? Dann seid ihr dafür qualifiziert, seine Stimme zu hören. Seht euch den Vers danach an. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Seht ihr, der ganze Kontext dreht sich um die Schafe und den Hirten. Und der Vers nach Vers 10 lautet, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Solange ihr nicht versteht, dass das Wesen des Herrn dem eines Hirten gleicht, werdet ihr kein Leben im Überfluss haben. Preist den Herrn. Und dann sagt er, lasst uns zu Psalm 23 zurückgehen. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hier wird also zweimal gesagt, dass er uns führt. Er führt mich zu stillen Wassern. Wenn Gott euch führt, folgt ihm einfach und er wird euch an die Spitze bringen. Aber in Vers 4 gibt es eine Veränderung. Und wenn ich auch wanderte, es heißt nicht, und wenn er mich auch durchs Tal der Todesschatten führt, ist euch das aufgefallen? Es heißt, und wenn ich auch wanderte, das bedeutet, ihr geht von selbst. Das passiert, wenn der Herr euch nicht mehr führt und ihr allein loszieht. Manche Schafe sind so klug, sie sagen, ich werde diese neue Abkürzung ausprobieren. Und dann finden sie sich im Tal wieder. Deshalb beginnt der Vers mit, und wenn ich auch. Manche Menschen lassen das klingen wie, in unser aller Leben kommt eine Zeit, in der wir durch das Tal der Todesschatten gehen müssen. Aber wisst ihr, was der Vers bedeutet? Und wenn ich auch, wisst ihr, was das bedeutet? Ihr müsst das nicht tun. Und es passiert, weil ich gehe und der Herr mich nicht führt. Aber wisst ihr, was am Herrn so gut ist? Auch wenn ihr in die Irre geht, wird er die 99 Schafe zurücklassen und das eine suchen, das fehlt. Er wird die 99 verlassen, um das eine zu finden, auch wenn es nicht seine Schuld ist. Es ist selbst schuld daran. Der Herr sagt nie, so ein Pech, aber ich habe ja noch 99. Niemals. Er findet euch. Deshalb heißt es, wenn ich auch durch das Tal wanderte, bist du bei mir. Er wird euch immer finden. Wenn er uns nicht finden würde, würden wir nie gefunden. Aber Pastor Prinz, ich fand den Herrn 1934. Nein, nein, der Herr hat dich gefunden. Er war nicht verloren, du warst es. Wie kannst du es wagen, das zu sagen, du Jungspund? Du bist ja noch grün hinter den Ohren. Nein, ich sage euch nur, dass keiner von uns selbst zum Herrn kommen kann. Der Hirte hat uns gefunden. Und nun seht euch den Hirten an, seht euch seine Liebe für uns an. Die Bibel sagt, mein Becher fließt über. Er ist nicht geizig, er gibt uns keine mickrige Portion. Er gibt verschwenderisch, mit einem Herzen voller Großzügigkeit. Der Hirte sucht das eine Schaf, das verloren gegangen ist, und die Bibel sagt, wenn er es gefunden hat, tut er etwas, das die meisten Hirten nicht tun. Nicht in Australien, nicht in Neuseeland, nicht in Israel. Er legt es um seine Schultern, ruft seine Freunde und sagt, hey, ich gebe eine Party für ein eigensinniges Schaf, das wiedergefunden wurde. Niemand gibt eine Party für ein eigensinniges Schaf, denn eine Party kostet Geld. Alle in Singapur verstehen das. Wir wählen sorgfältig aus, für wen wir eine Party geben, stimmt's? Aber der Herr tut das nicht. Er gibt großzügig und verschwenderisch, damit sich das Schaf nicht schuldig fühlt. Guilty. In der Geschichte vom verlorenen Sohn wird von dem Vater berichtet, der auf dessen Heimkehr wartet. Der Sohn hat sein Erbe für Huren und Tagediebe ausgegeben. Dann war das Geld weg und diese Menschen auch. Und er aß Schweinefutter. Schließlich sagte er sich, selbst die Tagelöhner meines Vaters haben besseres Essen als ich. Ich lasse mich von ihm anstellen. Er träumte nicht einmal davon, dass sein Vater ihn wieder als seinen Sohn annehmen würde. Als er am Horizont auftauchte, sah sein Vater ihn und rannte ihm entgegen. Mein Becher fließt über. Wie schenkt Gott euch Vergebung? Wie vergeben wir einander? Wisst ihr, wie wir einander vergeben? Wir sagen, okay, ja, ja, ich vergebe dir. Aber tu das nicht nochmal. Man spürt, dass das die menschliche Art zu vergeben ist. Ja, ja, natürlich. Ja, was soll ich vergeben? Ich bin Christ. Oder wir sagen, ja, ich vergebe dir. Vergiss nicht, dass ich der Erste bin, der das sagt. Diesmal bin ich der Erste, der das sagt. Manchmal sagt die christliche Dame des Hauses zu ihrem Dienstmädchen, Okay, tu es nicht wieder. Ich vergebe dir. Aber ihr Tonfall sagt dem Mädchen, dass seine Tage gezählt sind. Es geht um den Geist. Die Bibel sagt, beim Herrn ist viel Vergebung. Wir haben die Vergebung unserer Sünden, Epheser Kapitel 1, nach dem Reichtum seiner Gnade. An dem Tag, an dem ihr ermessen könnt, wie viel Gnade euch Gott auf eurem bisherigen Weg geschenkt hat, werdet ihr wissen, wie viel euch vergeben wurde. Das bedeutet, die Sünden eures ganzen Lebens wurden euch nicht bloß aus Gnade, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade vergeben. Amen, Church. Der Vater des verlorenen Sohns rannte ihm entgegen, als er am Horizont auftauchte. Und nicht nur das, er küsste ihn. Obwohl er nach Schweinen stank, küsste er ihn. Doch damit nicht genug, er rief den Knechten zu, bringt das beste Gewand, Sandalen für seine Füße und einen Ring für seinen Finger. Das war zu dieser Zeit die Visakarte. Und schlachtet das gemästete Kalb. Und das Kalb sagte, ah! Mein Sohn war verloren, aber jetzt wurde er wiedergefunden. Der Sohn versuchte, die Rede zu halten, die er einstudiert hatte. Vater, ich habe gegen den Himmel und die Erde gesündigt. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er hatte diese Rede im Schweinestall einstudiert. Doch jetzt kam er nicht dazu, sie zu halten, weil sein Vater ihn vorher mit Gutem überschüttete. Gottes Art der Vergebung lässt keinen Raum für Schuld. Nur von Menschen werden euch Schuldgefühle auferlegt. Er überschüttete ihn. Wisst ihr, warum der Vater dem Sohn entgegenrannte? Weil der Vater der Erste sein wollte, der den verlorenen Sohn begrüßte. Er wollte nicht, dass er zuerst auf seinen älteren Bruder traf. Denn wisst ihr, was passiert wäre, wenn dieser ihn zuerst getroffen hätte? Was wäre dann passiert? Es gibt viele Schafe, die versuchen, in Gottes Haus zurückzukommen. Aber leider treffen sie dann zuerst auf den älteren Bruder auf der Kanzel. Das ist mein Ernst. Sie kommen nie zurück. Und das ist nicht der Fall, weil sie böse oder schlecht sind. Ich möchte euch etwas über die Sichtweise der Menschen sagen. Es ging eine SMS herum, dass wir für ein Mädchen beten sollen. Wir sollten für die jüngere Generation beten, statt alle möglichen Worte zu sagen, die sie noch weiter verfluchen. Wir müssen die verlorenen Menschen sehen, wie Jesus sie sieht. Pastor Prince, wie sieht Jesus sie denn? Er sieht sie nicht als abscheuliche Sünder. Wie sieht Jesus sie? Nun, wir haben eine Vorstellung davon. Markus 6. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen. Warum? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Warum hatte Jesus Erbarmen mit diesen Menschen? Er sah, dass viele zu ihm hinströmten. Manche von ihnen waren blind, manche wurden auf Tragen gebracht, und alle kamen zu ihm. Aber wie sah Jesus diese Menschen? Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er hatte großes Erbarmen mit ihnen. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Was brauchen Schafe? Essen. Was tut man, wenn ein Lamm krank ist? Man schlägt es auf den Kopf, damit es ihm besser geht. So predigen manche von uns genauso. Wir schlagen ein weiteres Mal auf den Kopf. Nein, wir füttern es. Jesus sah die verlorenen Menschen als Schafe ohne einen Hirten. Wenn ein Metzger anwesend ist, wird er sagen, wow, Lammfleisch und Lammkoteletts. Und dabei wahrscheinlich an Geld denken. Wenn ein Schneider anwesend wäre, würde er sagen, wow, so viel Wolle, um Kleider zu machen. Jesus sah sie als Schafe, die ohne Hirten verloren waren. Es passiert etwas. Wisst ihr, wenn ihr Menschen seht, die die ganze Nacht durchfeiern? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mein Bestes gegeben. Was sehe ich? Ich sehe Schafe ohne einen Hirten. Und am nächsten Tag beten sie den großen weißen Thron an. Wisst ihr? Verloren. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ob es euch gelingt, Erbarmen zu empfinden. In dem Moment, in dem ihr die Menschen als verlorene Schafe anseht, ist das Erbarmen da. Ich will noch etwas zu der Dynamik zwischen dem Hirten und den Schafen sagen, auch euch Leitern. Der Herr sagt uns, wir sollen auf die Menschen sehen. Und er sagt immer, nährt die Herde Gottes, nährt die Herde Gottes. Nicht das Heer Gottes, niemals. Auch wenn wir die Heerscharen sind und er der Befehlshaber, sagt er immer, nähre die Herde. Und ist euch schon aufgefallen, dass große Leiter große Schafe sind? Sie wissen, wie man ein Schaf ist. David wurde ein großer König, der das Volk Israel hütete, weil er ein Hirte und gleichzeitig ein Schaf war. Er schrieb Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, das macht ihn zu einem Schaf. Und weil er ein gutes Schaf war, konnte er für die Menschen in Israel ein guter Hirte sein. Gott sagt in den Psalmen, ich habe David von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit er zum Hirten würde über mein Volk, über Israel. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die großen Leiter in der Bibel wie Mose und Abraham alle Hirten waren? Ich habe schon einmal darüber nachgedacht, ein ganzes Jahr als Hirte in Israel zu verbringen. Das wäre mein Bibelstudium. Ich glaube, Pastoren oder angehende Pastoren, macht euch keine Sorgen um euer Bibelstudium. Geht mal für ein Jahr nach Neuseeland oder Australien und lernt, was es heißt, ein biblischer Hirte zu sein. Ihr werdet lernen, warum Schlangen für Schafe gefährlich sind und wie ihr sie vor ihnen beschützt. Ihr könnt in der Umgebung eines Hirten viel lernen. Preist den Herrn. Joseph war ein Hirte. David war ein Hirte. Und wir alle hier sind Hilfshirten, aber der Herr ist der Haupthirte. Wir sind hier, um euch zu nähren. Ich hoffe, euer Essen ist gut. Wir sind nicht hier, um euch zu schlagen. Die Welt hat euch schon genug geschlagen. Wir sind hier, um euch zu nähren. Aber Pastor Prince, ich komme schon seit Wochen her, aber der Schmerz ist immer noch da. Du bist dabei zu heilen. Nimm weiter die Nahrung zu dir. Und eines Tages wirst du nur noch eine Narbe haben, die dir sagt, Jesus hat dich geheilt. Und ich sage euch, Gemeinde, ihr könnt die Menschen nicht durch Zwang oder Verluste dazu bringen, heil zu werden. Aber ihr könnt sie durch Liebe in die Ganzheit führen. Das können wir tun. Auch in unseren Beziehungen sollen wir lieben und nähren. Was tat Jesus, als er die Verlorenen sah? Er begann, sie zu lehren. Ihr sagt, Pastor Prinz, ich liebe den Herrn. Wenn ihr ihn liebt, weidet seine Schafe. Das sagte Jesus zu Petrus. Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte, weide meine Lämmer. Das sagte er am Morgen nach seiner Auferstehung vor 2000 Jahren am See von Galiläa. Jene, die in Israel waren, kennen diesen Ort. Er ist immer noch da. Das war der Ort, wo Jesus fragte, liebst du mich? Und Petrus sagte, ja. Weide meine Lämmer. So empfängt er eure Liebessprache. So interpretiert er eure Liebessprache, okay? Wenn ihr seine Lämmer weidet, sieht er das als Zeichen eurer Liebe für ihn an. Amen. Zurück zu Psalm 23, die Zeit wird knapp. Wir gehen zu Vers 4. So fürchte ich kein Unglück. Beachtet, das ist das Tal der Todesschatten, nicht das Tal des Todes. Der Schatten eines Schwertes kann niemanden verletzen. Der Schatten eines Hundes kann niemanden beißen. Es ist nur ein Schatten. Gestern machte ich mit Jessica einen Abendspaziergang. Die Sonne ging gerade unter und unsere Schatten waren sehr lang. Wir spielten mit dem Schatten des anderen und sie freute sich, als meiner kürzer war als ihrer. Man braucht nur einen Schritt zur Seite zu gehen. Wisst ihr was? Schatten können nur Dummköpfe und Kinder täuschen. Schatten verletzen keine Erwachsenen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. David ist erstaunlich. Er blickte 1000 Jahre in die Zukunft und sah voraus, wie Jesus den Tod besiegte. Jesus stand von den Toten auf und nahm dem Tod den Stachel. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Habt ihr die Veränderung bemerkt? Habt ihr bemerkt, dass er in Vers 1 sagt, der Herr ist mein Hirte? Hier spricht er in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte, er steht mir bei, er führt mich, er stellt mich wieder her. Aber als er durch das Tal der Schwierigkeiten geht, sagt er plötzlich, denn du bist bei mir. Er spricht direkt zum Herrn. Seht euch das an. Es ist gut, wenn ihr euren Freunden sagt, der Herr ist dies und das und jenes für mich. Aber wenn ihr in schwierigen Zeiten steckt, ist es an der Zeit, dass ihr mit dem Herrn sprecht und nicht über ihn. Dann ist, er weidet mich auf grünen Auen, plötzlich ein Zeugnis. Er tut etwas, er führt mich. Jetzt heißt es, denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Sein Stecken schlägt jeden Wolf, der versucht, euch zu verschlingen. Windelweich, okay? Sein Stab hat eine Krümmung am Ende, weil jeder Stab eine Krümmung hat. Ich mache nur Spaß. Okay, nein, nein. Mein Stab ist in Ordnung. Aber mit der Krümmung am Ende des Stabs kann der Hirte ein Lamm, das in eine Felsspalte oder so etwas gefallen ist, unter den Achseln zu fassen bekommen und es herausziehen. Amen. Dein Stecken gegen den Feind und dein Stab, sie trösten mich, beschreibt also den Heiligen Geist. Er wird der Tröster genannt. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu Jesus zu führen. Preis den Herrn. Das ist schön, oder? Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Der Herr ist da. Er ist wie meine Mutter, als ich im Kindergarten war. Ich habe noch ein paar Erinnerungen an diese Zeit. Eine davon ist, dass ich im Kindergarten meine erste Freundin hatte. Sie wusste nicht, dass sie meine Freundin war, deshalb sagte ich es ihr, wisst ihr? Ich versuchte immer, sie zum Weinen zu bringen. Ich wollte beachtet werden. Aber sie war immer am Lernen. Sie las ständig irgendetwas. Das ist eine Erinnerung. Eine andere ist, wie meine Mutter mich eines Tages abholen wollte, aber spät dran war. Sehr spät. Ich war als Einziger noch da. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich setzte mich hin und wartete auf sie. Alle meine Freunde waren schon weg. Ich war sehr still und fing schließlich an zu weinen. Und dann sah ich sie von Weitem kommen. Ich wollte nicht, dass sie mich weinen sah. Sie kam und lächelte, als sei nichts passiert. Allein ihre Gegenwart vertrieb alle meine Ängste, alle Sorgen und Befürchtungen. Sie sagte nicht einmal etwas. Ihre Gegenwart reichte aus. Der Herr ist im Tal der Todesschatten bei euch. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ihr braucht nur auf Jesus zu sehen. So wie er in der Bibel dargestellt wird, lautet eine seiner Lieblingsaussagen: Fürchte dich nicht. Er ging mitten im Sturm auf dem Wasser. Die Jünger schrien, weil sie glaubten, einen Geist zu sehen. Und seine erste Reaktion war: Fürchtet euch nicht. Ein kleines Mädchen, die Tochter des Jairus, war gestorben. Sie war tot. Ihr Herz schlug nicht mehr. Ende aus vorbei, okay? Finito, kaputt. Alright. Und in dem Moment, in dem das Mädchen starb, wandte sich Jesus an Jairus und sagte: Fürchte dich nicht. Glaube nur und sie wird gesund werden. Ist das nicht wunderbar? Er sagt uns immer: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Selbst inmitten des Sturms, fürchte dich nicht. Ich bin es. Fürchte dich nicht. Das ist sein Lieblingssatz. Wenn ihr euch Jesus in der Bibel anseht, stellt ihr fest, dass nichts an ihm, an seinem Verhalten darauf hindeutet, dass er sich fürchtete. Er fürchtete sich nicht. Er fürchtete sich nicht vor den Pharisäern, vor dem Teufel, vor Satan, nicht vor Krankheiten oder Aussatz. Er berührte einfach alle Menschen. Das ist euer Hirte. Ich sagte, das ist euer Hirte. Die Welt versucht, die wahre Offenbarung von Jesus zu zerstören. Der Teufel versucht, sie zu zerstören. Das habe ich in den letzten beiden Jahren auch in unserem Bibelstudium unter der Woche gesagt. Ich sage das schon jahrelang. Ich sagte in den letzten Tagen, in den nächsten paar Jahren, wer von euch erinnert sich noch daran? Hebt einfach die Hand. Ich sagte, in den nächsten paar Jahren werden die Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Der Teufel wird seine Irrlehre verbreiten. Und ich habe gesehen, dass sie um die Welt gehen wird. Die Menschen werden die Irrlehre glauben, dass Jesus nicht Gott sei. Wer erinnert sich, hebt die Hand. Ich habe berichtet, dass wir aufgehört haben, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu unterstützen. Sie behaupten, Christen zu sein. Aber dann fing der Leiter an zu glauben, dass Christus nicht Gott sei. Diese Irrlehre ist alt, sie stammt sogar von der frühen Kirche. Und sie bringen sie jetzt wieder auf, weil wir in der Endzeit sind. Und die Bibel sagt, in der Endzeit herrscht ein Geist, der gegen Christus gerichtet ist, nicht gegen Gott. Hört ihr? Der Teufel greift die Person Jesus an, weil er nicht will, dass ihr Jesus seht. Er will nicht, dass ihr ihn als euren Hirten seht, dass ihr seine Herrlichkeit seht, vollkommen Gott und vollkommen Mensch, der alle Angriffe des Teufels gegen euch abwehrt. Deshalb muss er die Person Jesus zerstören. Was wäre, wenn Jesus nicht Gott wäre? Denkt nur an die unzähligen Male, wenn Menschen vor ihm niederfielen und ihn anbeteten, nachdem er sie geheilt hatte. Er sagte kein einziges Mal, tut das nicht, denn das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen. Die Juden in der Zeit von Jesus verstanden, was es bedeutete, wenn er sagte, ich und mein Vater sind eins. Sie wollten ihn steinigen. Er sagte nicht, ihr versteht das nicht, das ist nur ein Ausdruck. Sie verstanden, was er meinte. Wer ist Jesus? Jesus fragte seine Jünger einmal, für wen halten die Leute mich? Einer von ihnen antwortete, manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Ein anderer sagte, manche sagen, du bist Elia, der Prophet. Manche sagen, du bist Jeremia. Da fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, du bist der Christus. Der bestimmte Artikel. Du bist der Christus. Denn die Gnostiker lehren, dass es viele Christusse gibt. Aber Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und aufgrund dieses Bekenntnisses greift der Teufel an. Warum? Ich bin der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden nicht den Sieg davontragen. Den Sieg gegen wen? Gegen die Gemeinde, die glaubt, dass er der Christus ist. Der Teufel muss angreifen, weil er gegen eine Gemeinde nicht siegen kann und weil die Pforten des Totenreiches gegen eine solche Gemeinde nicht bestehen können. Übrigens, stellt euch nicht bildhaft vor, wie der Teufel uns mit den Pforten des Totenreichs angreift und wir dagegen halten. Seit wann greifen Heere mit Toren an? Das bedeutet, dass wir in der Offensive sind und die Pforten des Teufels uns nicht zurückhalten können. Sie können nicht gegen die Gemeinde siegen. In diesen letzten Tagen wird die Gemeinde immer gesünder, reicher, stärker und immer mehr gesegnet. Wir sind nicht mehr die Babygemeinde aus der Apostelgeschichte. Wir wachsen. Hier sind Menschen, die etwas bewegen und erschüttern. Die Gemeinde ist überall ein Segen. Jede Nation, die eine starke Kirche hat, wird zu einer wohlhabenden Nation. Und es kommt die Zeit, in der die Ärzte, so wunderbar ihr Beruf auch ist, keine Antworten mehr auf körperliche Beschwerden oder Probleme haben. Die Menschen werden in der Kirche Hilfe und Heilung finden. Und die Salbung, die in den letzten Tagen freigesetzt wird, wird die größte Salbung aller Zeiten sein. Amen. Preist den Herrn. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Manche Menschen glauben, er hätte plötzlich die Szene gewechselt, von einer Weide in einen Palast. Nein, nein, das ist kein Palast. Zu dieser Zeit brachten sie die Schafe an einen erhöhten Ort, einen kleinen Hügel. Und die Stelle, an der der Hirte Leckereien wie Beeren und dergleichen ausbreitete, nannten sie einen Tisch. Besondere Leckereien auf einem Tisch. Tatsächlich war es ein Tisch aus Gras. Und die Schafe gruppierten sich darum und fraßen davon. Aber beachtet, dass es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Nun, wir alle wollen in der Abwesenheit unserer Feinde essen. Wir wollen Gottes Wort in Abwesenheit unserer Symptome genießen, stimmt's? Das ist menschlich. Nun kommt. Aber der Vers sagt aus, der Herr will, dass ihr esst, während die Symptome noch da sind. Gott will, dass ihr esst, während eure Feinde euch anstarren. Gott will, dass ihr Jesus genießt, während um euch herum noch Stress herrscht. Das Bild hier ist erstaunlich. Es ist das Szenario einer Schlacht während der alten Zeit der Bibel im Alten Testament. Und David lebte in dieser Zeit. Wenn sie den gegnerischen König zu Fall gebracht hatten, legten sie ihn in Ketten. Und sie legten alle seine Generäle in Ketten, um sie zu demütigen. Sie bereiteten einen Tisch, und es war Tage her, seit der besiegte König und seine Leute etwas gegessen hatten. Der besiegte König und seine Heerführer und Generäle lagen in Ketten und sie aßen direkt vor ihren Feinden. Die Feinde konnten nichts weiter tun, als mit den Zähnen zu knirschen. Sie konnten sich nicht nähern, weil sie angekettet waren. Und das beweist die Tatsache, dass die Feinde, die euch anstarren, euch nicht daran hindern können zu essen, weil sie alle besiegt sind. Sie knirschen nur mit den Zähnen, während ihr esst. Aber manchmal schreien sie zu laut und die Menschen sterben an einem Herzinfarkt. Manche Menschen fürchten den Teufel so sehr, wisst ihr, tu mir nichts. Die Menschen bringen sich mit ihrer Angst selbst um. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er kann nur brüllen, aber wenn ihr genau zuhört, hört ihr ein Zischen. Er hat keine Zähne mehr. Jesus hat den Teufel unschädlich gemacht. Jetzt kann er nur noch brüllen. Denkt mal darüber nach. Ihr wisst, ich bin nicht dumm. Ich schaue Naturdokus auf dem Discovery Channel. Dort sieht man manchmal Löwen, die sich ganz langsam bewegen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Löwe sein Opfer von Weitem anbrüllt. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Jedenfalls tut das kein Löwe, der sein Opfer verschlingen will. Diejenigen, die das tun, nähern sich ihm langsam. Nur der Teufel brüllt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er will, dass ihr euch durch eure Furcht selbst umbringt. Er hat keine Zähne mehr, mit denen er euch beißen kann. Versteht ihr? Aber manche Christen sind so voller Angst, dass der Teufel sie mit dem bloßen Zahnfleisch umbringen könnte. Wo ist mein Gebiss? Ich habe euch gesagt, dass ich heute meine falschen Zähne mitbringen werde. Er hat euer Haupt mit Öl gesalbt. Und dieses Öl ist Olivenöl. In Israel benutzen sie immer Olivenöl. Und das ist wunderbar. Denn wenn der Herr euer Haupt mit Öl salbt, kann euch nicht einmal die Sonne etwas anhaben. Das Öl bewirkt etwas, okay? Um die Schafe herum sind immer viele Fliegen, die die Schafe belästigen. Deshalb geht der Hirte gegen sie an. Sie kriechen in die Ohren der Schafe und in ihre Nase. Und manchmal legen sie in den Höhlen sogar ihre Eier ab. Wenn diese dann wachsen, machen sie den Schafen Probleme und können sie sogar krank machen. Deshalb dürfen die Fliegen den Schafen nicht einmal nahe kommen. Fliegen sind ein Bild für böse Geister, das steht so in der Bibel. Jesus nannte den Teufel einmal Beelzebub. Und Beel bedeutet Herr und Zebub sind Fliegen. Was für ein Name für den Teufel, der Herr der Fliegen. Er ist der Herr der Fliegen. Wer sagt, dass Jesus keinen Humor hat? Diese bösen Geister umkreisen also die Schafe. Und wisst ihr, was der Hirte tut? Er salbt die Schafe mit Öl. Und das Öl schreckt die Fliegen ab. Fliegen mögen kein Öl. Und wie salbt er euch mit Öl? Mein Becher fließt über. Ich habe euch gesagt, dass er nicht geizig ist. Er gibt reichlich und großzügig und mit einer außergewöhnlichen Liebe. Auch der verlorene Sohn traf auf eine außergewöhnliche Liebe, als er nach Hause zurückkam. Gott schenkt Heilung oder Segen und es sind noch 12 volle Körbe übrig. Einmal brachten Eltern ihre Kinder zu Jesus und die Mutter sagte, O Herr, ich will nur, dass du sie berührst. Das steht in der Bibel, berühre meine Jungen nur. Vielleicht sagt ihr, nur eine Berührung von dir, Jesus, und mein Junge wird erfolgreich werden. Ich bitte nicht um viel. Was tat Jesus? Er umarmte die Kinder. Er gibt immer mehr, als wir erbitten. Deshalb sagt die Bibel, dass Gott unser Gebet nicht erfüllt, sondern es übererfüllt. Die Bibel sagt, Gott vermag weit über die Maßen mehr, als wir bitten oder verstehen. Weit mehr, als wir bitten oder verstehen. Deshalb bittet um Großes und denkt groß. Dann muss Gott noch darüber hinausgehen. Bittet um Großes und denkt groß. Wir haben einen großen Gott. Preist den Herrn. Ich werde euch alle in Mähmähs verwandeln, noch bevor der Abend vorüber ist. Mähmäh, Schafe. Lasst uns zum Ende kommen. Wir haben gesehen, dass Jesus in Johannes 10 sagt, ich bin das Schaf. Und später, ich bin die Tür. Ist das nicht interessant? Nein, sorry, er sagte, ich bin der Hirte, nicht das Schaf. Ich bin der Hirte und ich bin die Tür. Die Tür ist der Eingang für den Hirten. Und Jesus ist die Tür und er ist ein Hirte. Er sagte, alle, die nicht durch die Tür, sondern auf einem anderen Weg in die Schafhürde kommen, lasst mich das in seinen Worten sagen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Später erklärt er, wer der Dieb ist, der kommt, um zu stehlen. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. In Vers 9 haben wir gelesen, ich bin die Tür. Also ist er der Hirte und die Tür. Er ist der Hirte, er ist die Tür. Seht her, er ist der Ernährer und er ist die Nahrung. Er ist der Preis und die Reise. Er ist der Weg. Er ist alles für uns. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist sogar unser Brot. Er ist unser Ernährer und unsere Nahrung. Deshalb will der Teufel Jesus untergraben, weil er alles für uns ist. Amen. Diesem öffnet der Türhüter. Wer ist der Türhüter? Der Heilige Geist, der die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht. Beachtet, er öffnet dem Hirten die Tür, aber wer ist die Tür? Die Tür ist auch Jesus. Der Heilige Geist eröffnet euch also Jesus aus der Bibel. Wie wisst ihr, ob eine Predigt, die ihr hört, vom Heiligen Geist gesalbt ist? Der Heilige Geist öffnet euch die Tür zu Jesus. Er öffnet euch immer die Tür zu Jesus. Und seht, was in dem Moment passiert, in dem die Tür zu Jesus geöffnet wird. Und die Schafe hören auf seine Stimme, auf die Stimme des Hirten. Die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft seine Schafe bei ihrem Namen. Ist das nicht schön? Denkt an Ng Tian Xiu. An Daniel Chong. In der Bibel sehen wir, dass er uns gerne so ruft. Daniel, Daniel. Habt ihr das schon bemerkt? Samuel, Samuel, Saul, Saul. Auf dem Weg nach Damaskus. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Wenn ich einen Fehler mache, sieht Jessica mich manchmal an und sagt, Daddy, Daddy. Manchmal hebt sie dabei die Hand. Wie eine Großmutter, wisst ihr? Preist den Herrn. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Ist das schön? Im vorherigen Kapitel, Kapitel 9, heilte Jesus einen blinden Mann. Er strich Lehm auf seine Augen und sagte ihm dann, er solle seine Augen waschen. Und er kam sehend zurück. Später wurde der Mann von den Pharisäern gefragt, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er sagte, Jesus hat Lehm gemacht und mich geheilt. Der Pharisäer sagte, dieser Jesus ist ein Sünder. Der blinde Mann sagte, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Was sagten die Pharisäer darauf? Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Du bist ganz in Sünde. Und sie stießen ihn hinaus. Ihnen war nicht klar, dass sie ihn aus der Schafhürde warfen. Der Herr ruft uns heraus, indem er uns bei unserem Namen ruft. Das ist die Schafhürde des Judentums. Und als sie ihn hinauswarfen, taten sie ihm einen Gefallen, denn die Bibel sagt, dass Jesus ihn dort draußen fand und ihn fragte, glaubst du an den Sohn Gottes? Er fragte, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte, der mit dir redet, der ist es. Er sagte, ich glaube, Herr. Dann kommt Johannes Kapitel 10, Vers 1. Er spricht von sich selbst als dem Schaf, als dem Hirten, sorry, ich sage dauernd Schaf. Er ist auch das Lamm. Wisst ihr, warum er das Lamm genannt wird? Obwohl er ein Hirte ist, heißt es nicht, würdig ist der Hirte, der starb, sondern würdig ist das Lamm. Warum wird er in dem Bild des Opfers als Lamm dargestellt? Weil Gott will, dass ihr seht, dass er an eurer Stelle starb. Ihr seid das Lamm. Ihr sollt in alle Ewigkeit daran denken, dass er an eurer Stelle starb. Er ist der Hirte, nicht das Lamm, aber er starb anstelle des Lamms. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun zum Ende. Der letzte Vers von Psalm 23, Vers 6. Nur, nichts anderes, sondern nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Wir glauben, dass wir diesen Vers verstehen. Ich dachte das auch, weil ich diesen Psalm kenne, seit ich ein kleiner Junge war. Meine Mutter zitierte ihn manchmal für mich. Aber letztes Jahr studierte ich die hebräische Version dieses Psalms. Ich las, dass es heißt, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und das hebräische Wort für folgen bedeutet auch begleiten und etwas nachjagen. Nur Güte und Gnade werden euch nachjagen. Wie lange? Alle Tage eures Lebens. Was für eine Perspektive, um dem Leben zu begegnen. Viele von uns wachen auf und sagen, oh Mann. Statt guten Morgen, Gott, sagen wir, oh guter Gott. Du weißt, dass ich die letzten Tage unter Angriff gestanden habe. Ich frage mich, was der Teufel gegen mich im Schilde führt. Ich weiß, dass er seine bösen Geister gegen mich ins Feld geschickt hat und sie jagen mir nach. Ich weiß, dass sie Jagd auf mich machen. Sie suchen nach Möglichkeiten, mich dran zu kriegen. Ich muss wachsam sein. Ich muss hinter mich sehen. Ich muss... Aber Gott will nicht, dass wir so leben. Er will, dass wir aufwachen und über seine Sichtweise nachdenken. Ihr sollt aufwachen und sagen, ich werde heute vorsichtig sein. Ich weiß, dass mir Güte und Gnade folgen. Sie suchen heute nach Wegen, mich zu erwischen. Ich weiß, dass sie sehr gerissen sind. Sie werden mich fangen. Ich kann ihnen nicht entkommen, aber ich werde es versuchen. Früh am Morgen kann ich es nicht. Oh, das war wirklich gut, Mann. Lass mich versuchen, diese Güte zu meiden. Mann, ich habe das nicht gesehen. Es war gut, es war gut. Es war wirklich gut, wie die Güte das getan hat. Was für eine Art zu leben, Amen. Haltet inne und denkt nach. Ich mache keinen Spaß, ich sage euch die Wahrheit. Nur Güte und Gnade werden mir nachjagen. An allen Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. An allen Tagen rund um die Uhr werden sie euch nachjagen. Gottes Güte und Gnade werden euch nachjagen. Das ist das Wort Reset im Hebräischen. Liebevolle Güte und Gnade werden euch nachjagen. Ihr könnt ihnen nicht entkommen. Sie werden euch verfolgen, genauso wie Saul David in den Bergen verfolgte. Das ist im Hebräischen dasselbe Wort. Güte und Gnade werden euch folgen. Oh, die Güte hat mich wieder erwischt. Oh Mann, Gottes Güte. Oh, das war wirklich gut. Was für eine Art, dem Leben zu begegnen. Aber das ist nicht die Offenbarung, mit der ich schließen will. Die Offenbarung, mit der ich schließen will, hat der Herr mir gegeben, als ich letzte Woche mit ihm und meiner Familie ein bisschen Freizeit verbrachte. Ihr kennt das. Immer wenn ich eine Pause gemacht habe und dann zurückkomme, dann gnade euch Gott. Und als ich auf den Herrn wartete, gab er mir das Folgende. Der Herr sagte, achte darauf, Güte und Gnade werden dir folgen, dich verfolgen. Sie kommen von hinten, nicht von vorn. Halte sie immer hinter dir, dass sie dich von hinten treffen. Versuche niemals wegzulaufen oder dich umzudrehen, um Gottes Güte zu folgen und seine Güte oder Gnade zu bekommen. Tu das nicht, so bekommst du sie nicht. Wisst ihr, wie wir sie bekommen? Beachtet, nur Güte und Gnade werden dir folgen. Das bedeutet, dass auch ihr etwas verfolgt. Und dann gab er mir diesen Vers, Johannes 10. Und hier beschreibt Jesus sich selbst als den guten Hirten. Seht euch Vers 4 an. Jesus sagt, und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Solange Jesus vor euch hergeht, werden Güte und Gnade euch nachjagen. Solange ihr immer in die Gemeinde kommt oder die Bibel lest, weil ihr Jesus hören, Jesus sehen, etwas Neues über ihn erfahren wollt, solange er vor euch ist, werden Güte und Gnade euch nachjagen. Solange ihr Jesus nachjagt, werden sie euch nachjagen. Aber haltet nicht an, dreht euch nicht um, versucht nicht, Güte und Gnade zu bekommen. Dann scheinen sie zu fliehen. Folgt Jesus nach und sie werden euch folgen. Amen. In Psalm 27 sagt uns die Bibel, wie wir unsere Schwierigkeiten überwinden können. Gerade jetzt sagt der Herr, dass er angesichts unserer Feinde einen Tisch vor uns bereitet. Nicht in ihrer Abwesenheit. Vor ein paar Tagen war ich bei einem Bruder, der eine schlimme Diagnose vom Arzt bekommen hatte. Und der Arzt sagte, es würde noch schlimmer werden und so weiter. Während ich bei einer Tasse Tee mit ihm sprach, bewegte sich der Heilige Geist in mir und gab mir einen Vers. Tatsächlich war es nur ein Wort. Geschmiedet. Es stammt aus Jesaja. Gottes Verheißung an den Gläubigen lautet, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. So hatte ich das noch nie gesehen. Selbst wenn der Teufel die Waffe bereits geschmiedet hat, wird es ihm nicht gelingen, uns zu schaden. Auch wenn der Teufel die Krankheit bereits angestoßen hat, kann sie uns nicht schaden. Gott bereitet uns einen Tisch angesichts unserer Feinde. Wir schließen mit Psalm 27. Er sagt euch, was ihr tun sollt, wenn ihr in eurem Leben durch ein Tal von Schwierigkeiten geht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, ist das nicht eine Krankheit? Sie frisst mein Fleisch. Meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert. Wer von euch hat manchmal das Gefühl, dass der Teufel im Kampf gegen euch ein Lager aufgeschlagen hat? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass in einer Woche viele schlimme Dinge passieren? Und ihr fühlt euch, als wärt ihr mitten in einem Krieg, als hätte der Teufel euch den Krieg erklärt. Habt ihr das schon einmal erlebt? Kennt ihr das? Ich meine, es gibt Tage, da fühlt ihr euch, als hätte der Teufel eine ganze Armee gegen euch mobilisiert. So fühlte sich auch David, als er sagte, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Während ein Krieg gegen dich tobt und Feinde auftauchen, die dein Fleisch essen wollen, wie kannst du dann getrost sein, David? Im nächsten Vers sagt er, eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Er sagt, es ist mir egal, wenn der Teufel mir den Krieg erklärt. Es interessiert mich nicht, wenn um mich herum alles schief läuft. Ich suche trotzdem die Lieblichkeit des Herrn. Ich werde ihn immer vor mir halten, ihm nachjagen und nach neuen Offenbarungen über Jesus suchen. Der Teufel versucht, euch abzulenken, aber wisst ihr, was David sagt? Eines werde ich tun, und dabei bin ich getrost. Ich werde inmitten meiner Schwierigkeiten die Lieblichkeit des Herrn schauen. Und wisst ihr, was direkt danach passiert? Wenn ihr Jesus in Zeiten von Schwierigkeiten vor euch seht, wenn ihr ihn in einer neuen Offenbarung des Heiligen Geistes seht, heißt es, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Was tut ihr inmitten eurer Schwierigkeiten? Was tut ihr, wenn alle Armeen des Teufels kampfbereit gegen euch aufmarschiert sind? Was tut ihr dann? Ihr sucht die Lieblichkeit des Herrn. Ihr sucht ihn, um ihn noch besser kennenzulernen. Und Güte und Gnade werden euch nachjagen. Amen. Und Güte und Gnade werden euch flankieren, um euch zu schützen. Preist den Herrn. Deshalb, liebe Herde, ist es dem Vater ein Vergnügen, euch sein Reich zu geben. Er hat euch Jesus gegeben, das Beste, was der Himmel hat. Wie sollte er euch mit Jesus nicht auch den ganzen Rest großzügig geben? Bitte neigt den Kopf und schließt die Augen. Sagt, ich bin ein Schaf. Er ist euer Hirte, Amen. Bitte haltet alle den Kopf gesenkt. In der kommenden Woche werden euch Güte und Gnade nachjagen. Ich glaube nicht, dass ihr ihnen entkommen könnt. Ruft Mama, ruft Papa, ihr werdet ihnen nicht entkommen. Güte und Gnade werden euch alle Tage in der kommenden Woche nachjagen. Preist den Herrn. Ja, Vater, Amen. Der Herr hat gerade wieder zu mir gesprochen. Genau in diesem Moment hat jemand einen finanziellen Durchbruch. Etwas passiert hinter den Kulissen. Der Herr schafft Durchbrüche im Bereich der Finanzen. Preist den Herrn. Was immer der Teufel euch gestohlen hat, der Segen, der in den Tagen, die vor euch liegen, auf euch kommt, wird dafür sorgen, dass ihr es vergesst. Und er wird euren Verlust klein erscheinen lassen. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Preist den Herrn. Wurdest du heute im Haus des Herrn gesegnet? Der Herr liebt dich. Und denk daran, du bist nicht nur ein Gesicht in der Menge. Er kennt deinen Namen und er ruft dich bei deinem Namen. Er kennt die Seinen und du hörst seine Stimme. Amen. Nur Güte und Gnade werden dir die ganze Woche über nachjagen. Hebt eure Hände überall, hier und alle, die draußen stehen. Herr Jesus, danke. Danke für dein Wort heute. Du bist der oberste Hirte der New Creation Church. Und als dein Hilfshirte wurde mir die Autorität gegeben, deinen Segen für dein Volk zu verkünden. Der Herr hat dich gesegnet. Er hat dich gesegnet mit dem Segen Abrahams. Er hat dich mit dem Segen aus 5. Mose 28 gesegnet. Möge der Herr dich vor allem anderen mit einer engen Beziehung mit Jesus selbst segnen. Der Herr möge dich und deine Lieben vor Schaden bewahren, vor Gefahr, vor Krankheit, vor all den Mächten der Finsternis und vor dem Bösen. Der Herr bewahre dich vor allem Bösen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Mögest du diese Woche in der übernatürlichen Gunst Gottes leben, während Güte und Gnade dir nachjagen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf jeden Einzelnen von euch und gebe euch Shalom, Frieden, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Bewahrt das Bild des Hirten vor eurem geistigen Auge und genießt seine Güte und Gnade.